Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte: O mein Kummer um Jusuf! Und seine Augen wurden weiß vor Trauer, und so hielt er seinen Kummer zurück.